Sie aber sagten: Unser Herr, vergrößere die Entfernungen zwischen unseren Reiseabschnitte, N. Sie taten sich selbst Unrecht. So machten wir sie zu im Gegenstand von Geschichten und rissen sie vollständig in Stücke. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren.